die Nacht vom Tag. Wir gruben uns in Frost und Felsen, um uns ein Heer von Blitzen lag. Die Sehnsucht, uns trieb nicht Ruhe.